Wollt ihr schon mal Karten nehmen? Nee, das sind jetzt die drei, die ich neu gezogen habe. Ich habe sie gesehen mit uns. Okay. Dann verrat es uns doch nicht. Jetzt verrat ich es eilen, damit die Karten nicht nochmal genommen werden. Okay. Wir verteilen jetzt schon mal Karten. Hallo erstmal, wir sind hier wieder beim Herz der Würfel. Ich nehme diese hier. Wir spielen eine zweite Runde, Nobody is Perfect. Ich bin immer noch in der Wohnung von Daniel, wir spielen Nobody is Perfect. Ja. Sebastian, sag mal hallo, während du schreibst. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Wenn ihr die Regeln wissen wollt, dann hört die letzte Folge. Ja, genau. Genau. Kann ich ein neues Papier kriegen? Nein, in die Rückseite. Ja, wieder blaue Karten. Deine mag die blauen Karten nicht so gerne. Nein, die roten waren nicht. Die roten waren nicht. Ja, stimmt, die blauen waren ja begriffen, ne? Ja. Oh, ich glaube, die ist einfach. Das hier auch. Ich glaube, ich habe das eh gerade falsch geschrieben, aber okay. Kannst du eh klein falsch schreiben? Wie geht das denn bitte? Was? Du kannst ein E klein falsch schreiben? Nee, ich glaube, ich habe etwas falsch geschrieben. Ihr wisst, dass alle komischen Geräusche zwischen dem Aufschreiben drin bleiben, um die Hörer zu unterhalten. Ja, das ist okay. Okay. Okay. Okay. Ah, alles klar. Finde ich gut. Ja. Das war hier so. Was für eine selten blöde Frage. Das wisst ihr sofort. Das ist so ärgerlich. Ja. Hast du die blauen Karten auch heute auch? Ja, aber wie okay. Immer beginnt der Sebi mit dem längsten Namen. Mensch, ich bin hier. Sebi hat den längsten Namen. Dass der Witz jetzt in der zweiten Folge kommt, ist aber auch echt abgefahren. Musste ja kommen. Er musste, irgendwann musste der kommen. Badum, ja, okay, ich hab das auch verstanden. Das dauerte jetzt einen Moment. Ja. Das kommt mir jetzt sehr ungelegen, also kein Kommentar. In England gibt es eine eigene Telefonhotline für A. Tankstellenbrände, B. Richter, die eine Straftat begangen haben, C. Golfspieler mit gefälschtem Handicap und D. nicht registrierte Hundebesitzer. Oh Gott, keine Ahnung. Okay. Ich lasse mich meist vom Gefühl leiten. Ich habe D. Überraschen. B ist richtig. Juhu. B ist richtig. Was war das denn nochmal? Ausgedacht habe ich mir Tankstellenbrände. Nein, was war B? Was, B war Richter, die eine Straftat begangen haben. Ah. Gar nicht mal so verkehrt. Okay, ich habe auch was mit England. Oh, coole Sache. In London ist es nebliger als in den Highlands in Schottland, fällt weniger Regen als in Rom, haben beim Parken Kleinwagen Vorrang vor größeren Modellen oder leben Europas größte Kinder? Oder nochmal A? A war, ist es nebliger als in den Highlands in Schottland. Okay. Ich habe A. Dann bekomme ich 3 Punkte und richtig ist, fällt weniger Regen als in Rom, nämlich B. Hm. Verflucht. Das war gut, ne? Silence. Da wurden wohl deine Gedanken vernebelt. Also heute brauche ich dieses Badumtissen ein bisschen öfter. Mit dem immer. Also jetzt kommt die Frage, ich glaube, das kriegt ihr raus. Das ist gut. Ich finde, das wisst ihr. Ah. So, erstmal die Frage. Ah. Wir spielen Jeopardy. Ich muss die Frage rausfinden. Oh Gott. Ja. Was ist A? Ja. Also erstens, was fliegt in der Raumsonde Voyager 1 mit? A. Ein Kochbuch aus New Orleans. B. Grußbotschaften an Außerirdische in 50 Sprachen. Ich sage die Finger schon hoch. C. Der Genabdruck von Mutter Erde aus Cape Canaveral. Oder D. Die Weltformel in Binärzahlen. Dann dreht man um. Ich sag D. D. Ich glaube, ich habe das falsche genommen. Wahrscheinlich haben wir das B richtig. Wahrscheinlich, ja. Tipp ich mal drauf. Das wundert mich jetzt tatsächlich, weil B ist richtig. Die Großbotschaft hat außerirdisch in 50 Sprachen. Ja, weißt du, warum das? Es klang zu logisch. Ja, es klang das zu logisch. Und D habe ich mir ausgedacht. Die Weltformel in Binärzahlen. Ja. Cheater, Aimbot, Warlag. Der da schießt, das habe ich durch die Wand gesehen. Report. Ja, kannst du die Offline anrufen für deine Richter? So, komm, Kreativphase. Hey, da können wir doch theoretisch für Philipp anrufen. Boah. Wieso cheatet der so viel? Nein, aber er ist mit Nachnamen Richter. Badum, Chris. Ich kenne ihn ja, so schnell war ich jetzt auch wieder nicht. Wieso? Du hast der Stift ja nicht schreibt. Hast du ein Anspitzzeug nachher zufällig? Ja, aber ich hier muss ich noch in einem Raum wegkommen. Oh, das ist eine Frage. Das ist aber natürlich interessant. Ich habe immer so komische Sachen irgendwie dabei, ich weiß nicht warum. Mal so. Ich hatte schon eine schlimmere Frage. Ja, aber die ist merkwürdig einfach. Okay. Ich hab's. Sehr gut. Also, Japans Kaiser während des Zweiten Weltkrieges, Hirohito, war ein weltweit anerkannter Experte für A. Brieftauben, B. Kalligrafie, C. Qualm, D. Transzendentale Meditation. Ich hab A. Ich hab B. Qualm wäre es gewesen. B habe ich mir ausgedacht. Kannst du mal aufhören, den Punkte zu geben? Kann ich was auch für eine Kalligrafie sich so japanisch anhört? Ja, deswegen habe ich das auch aufgeschrieben. Okay. Ja, dann Schweine. Was? Schweine. Beschimpft er uns einfach? Schweine! Schweinehund! Ja, Schweine sind musikalisch, können nicht spitzen, können sich nicht übergeben oder kommunizieren untereinander mit ihrem Schwanz. Es ist zugegeben, das ist schwer. Darf keine Schwanzwitze jetzt kommen. geh nochmal alles ab B durch. Können nicht schwitzen, können sich nicht übergeben, kommunizieren untereinander mit ihrem Schwanz. Wedel, wedel, wedel. Ich weiß gerade nicht, ich bin gerade hin und her gerissen, doch. Wem doch das? Irgendeine Miste, Trommel in der Kiste. Ach, scheiß drauf. Ich hab B. Okay. Oh, ist aber nett, dass ich mir Punkte schenke. Lass mir gerade, das wäre der Schwanz gewesen. Nee, ihr habt recht, können nicht schwitzen. Okay. Können sich nicht übergeben, ist bei Pferden. Pferde können sich nicht übergeben. Ja. Okay. B ist, also bekommen wir jeder zwei Punkte. Was hast du dir ausgedacht, das mit dem Pferd? Mit dem Schwitzen. Okay. Was ist richtig? Mit dem Übergeben habe ich ausgedacht und mit dem Schwitzen, was ihr gehabt habt, war richtig. Okay. Man bringt mich nicht so durcheinander, ich bin alt. Oh. Er ist natürlich der Älteste, mit einem halben Jahr älter als ich. Ja. Dass das noch geht. Meine Frage ist, Theodor I., der einzige König, den es jemals auf Korsika gab, A, war passionierter Kaninchenzüchter, B, sammelte asiatische Porzellanpuppen, C, heiratete sein Lieblingspferd oder D, kam aus Pungelscheid im Sauerland. Was war das erste? Das erste war passionierter Kaninchenzüchter. Okay? Ich sag B. B, D. B ist sammelte asiatische Porzellanpuppen. Ist richtig. Richtig ist, kam aus Pungelscheid im Sauerland. Also D war richtig, genau. Gut, ich kenne den Typen. Ich kam jetzt so von dem Namen her, weil Theodor ist kein wirklich. Theodor kommt aber auch aus dem Lateinischen, also von daher ist es egal. Was heißt das, Teekanne? einfach von Theodorus. Mehr ist es nicht. Das ist einfach der Gottgläubige. Das wollte ich wissen. Ja, ach so. Ja, Leute, kriegt ihr hier noch ein bisschen Lateinfachwissen, genau. Ich bin kein Lateiner. Ich kann nur das, was ich immer so mit ja, Geschichtsbüchern. Ich könnte es wissen. Kann ich gleich einen neuen Zettel bekommen? Ich habe noch eine Frage, passt da gleich. Ich muss ja jetzt mal zu meiner Verteidigung sagen, ich habe jetzt schon 6 hier drauf untergebracht. Wo ist meine Frage? Ups. Ich habe sie schon weggeschmissen. Wir haben noch eine haben wir noch. Oh nein, was ist das für eine Frage? Gott, was ist das für eine Frage? Also die Frage ist ja länger als die Antwort. Muss ja viel länger. Ich sehe es. Nein, ich sehe es nicht. Der schreibt immer halbe Romane, deswegen braucht es so. Das ist aber manchmal auch wichtig, weil die Antworten so lang sind, dann muss deine ausgedachte Antwort auch so lang sein, damit das halbwegs noch Sinn ergibt. Das weiß ich wohl. Okay. Sebastian. Wie drückten Fans des FC Barcelona ihre Geringschätzung des gegnerischen Stars Luis Figo vom Rivalen Real Madrid im November 2002 aus? A. Sie bewarfen ihn mit Bananen. B. Sie gossen seinen Porsche Cayenne mit Beton aus. C. Sie bewarfen ihn mit einem Spanferkelkopf. Was? D. Sie entführten ihn aus seinem Hotelzimmer. Ich weiß es nicht. Mit Fußball habe ich es nicht am Hut. Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel. Ich sag C. Ich sag B. Punkte für Daniel. Boah, was? Hast du das wieder ausgedacht? Ausgedacht hatte ich mir, sie entführten ihn aus seinem Hotel zu machen. Okay. Also, in welchem Land wurde die Brieftaube für das Militär offiziell so definiert? Selbst reproduzierender Kleinflugkörper auf biologischer Basis mit fest programmierter Rückkehr aus allen beliebigen Richtungen und Distanzen. A. DDR, B. Schweiz, C. Österreich oder D. Vatikanstaat. Was war nochmal die Frage? Oh Gott. In welchem Land wurde die Brieftaube für das Militär offiziell so definiert? Selbst reproduzierender Kleinflugkörper auf biologischer Basis mit fest programmierter Rückkehr aus allen beliebigen Richtungen und Distanzen. So, was waren die Antworten nochmal? A. DDR, B. Schweiz, C. Österreich und D. Vatikanstaat. Also alles ziemlich doofe Länder eigentlich, wenn man so nimmt von der Art her, wenn ich es mal beschreibe. Okay. Ich habe A. D. Beide falsch, es ist die Schweiz. Okay. Was hast du denn ausgedacht? Österreich. Ja, ist doch gleich der Name nebendran, da kann man nicht mehr. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, aber weil die Schweiz immer so ein bisschen Weltfriedensschlichter ist. Die DDR hatte für alles so komplizierte Namen. So ja. Auch der Computer hieß da irgendwie anders und alles. Ja. Also war ganz seltsam. Deswegen habe ich mir schon eher gedacht, ihr werdet wohl beide auf die DDR gehen. Ja. Okay, meine Frage ist, was unternahm John F. Kennedy, bevor er das Embargo gegen Kuba verhängte? A. Er gründete ein Unternehmen für Mietautos. B. Er kaufte eine Tabakplantage in Havanna. C. Er telefonierte noch schnell mit Fidel Castro. C. Ließ sich 1000 kubanische Zigarren besorgen. Okay. Was B? D. B ist falsch. D wäre es gewesen. Ausgedacht habe ich mir das Telefonat mit Fidel Castro. Ich krieg mal zwei. Ich weiß nicht mehr, wer Fidel Castro ist. Fidel Castro ist der Herrscher gewesen. Der Chef von. Ist er immer noch Chef, oder? Weiß ich nicht. Der muss ja schon lange tot sein, oder nicht? Fidel Castro lebt meines Wissens ja? noch. Ja, der muss um die 90 sein, zwischen. Der ist ja gut imprägniert durch den Rauch. Ja. Der ist konserviert. Ist sowas wie ein Diktator gewesen, der den Kommunisten erlaubt hat, dort Raketen zu stationieren im Kalten Krieg. Ah, klar. Und deswegen war das dann ja so eine. Da gab es die Kuba-Krise. Deswegen heißt, witzigerweise. Weil es zeitgleich den Streik gab, hier die Ecke in Köppersdorf, da auch Kuba. Mhm. Gibt ja diese eine Siedlung an der MSI, heißt Kuba. Mhm. Weil das zeitgleich mit der Kuba-Krise stattfindet. Ja. Okay. Das heißt, wenn ihr hier reine nach Kuba wollt, das sind nur ein paar Meter. Ja. Das heißt, wenn euch jemand sagt, wir fahren in Urlaub nach Kuba, ist das kein Grund zur Freude, weil Kuba ist nicht schön. Ja, mega doch. Ja, ich krieg neues Papier! Mhm. Ach ja, ich habe die Punkte noch gar nicht gesagt. Also diese Runde war Steffen mit 10 Punkten dabei, Sebi mit 8. Und ich mit 7. Haben wir eigentlich schon den Endstand vom letzten Mal gesagt? Das ist gar nicht so wichtig, ne? Ne, war auch nicht so wichtig, aber laut Endstand hat dann Sebi gewonnen. Ja, ist auch nicht so wichtig. Ja. Eine Karte wäre es nicht, Sebi. Ganz ruhig. Der hat die Karten alle in der Hand, ne? Ganz ruhig mit den jungen Pferden. Wie viele Karten haben wir eben gespielt? 3 waren das, ne? Ja. Da spielen wir jetzt auch wieder 3 Karten. Ja. Ich wollte gerade mich gerade fragen, warum mein Stift nicht mehr schreibt. Ich hätte ihn vielleicht anders rumhalten müssen. Alles klar. Sebastian, danke dann. Im Jahr 2002 eröffnete in Papua-Neuguinea die, beziehungsweise das erste Waisenhaus für Schimpansen, Factory Outlet von Prada, Bank für Muschelgeld, Einrichtung für körperlich beeinträchtigte Kinder. Papua-Neuguinea. Ich hab B. Ich hab C. C. Was war C? C war Bank für Muschelgeld. Welche hast du dir ausgedacht? Einrichtung für körperlich beeinträchtigte Kinder. Das denkt man sich nicht aus. Das weiß man. Doch. Gerade weil es so sozial wirkt. Aber nicht mit Papua-Neuguinea. Nicht, dass die. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Also. In der Geschichte der USA ist noch nie ein Präsident im Monat Mai gestorben, dreimal hintereinander gewählt worden, während seiner Präsidialzeit geschieden worden oder Linkshänder gewesen. Was? Das heißt, Nochmal. In der Geschichte der USA ist noch nie ein Präsident im Monat Mai gestorben, dreimal gewählt worden, während seiner Präsidialzeit geschieden worden oder Linkshänder gewesen. Ich sag B. Ich sag auch B. Dreimal hintereinander gewählt worden. Das sind noch 6 Punkte für mich. Ja, aber das ist richtig. Richtig ist im Monat Mai gestorben. Ja, aber es ist noch kein Präsident dreimal gewählt worden, weil die dürfen nur zweimal. Ja, das war ich auch gerade. Das ist doch Bullshit. Dann denkst du doch kein Bullshit aus. Es ist richtiger Bullshit. Du kannst dir doch keine Fakten ausdenken, die stimmen. Das ist mies. Eigentlich müssten wir jetzt trotzdem Punkte kriegen, weil die Antwort ja trotzdem richtig ist. Es ist ja noch kein Präsident dreimal gewählt worden. Doch, tatsächlich. George Washington ist dreimal gewählt worden. Das möchte ich bitte checken lassen. Ja, können wir nachher gucken. Weil, ja. Weil ich glaube, das kam erst zu der Zeit, wo die dann... Soll ich es eben nachgucken? Guck mal, ja, wenn du es eben nachgucken kannst. Ich habe gerade. Ich glaube, einer ist mal dreimal gewählt worden. Das war sogar Washington. Aber das selbst wenn... George Washington ist nach 3 Wochen gestorben. Oh. Aber selbst wenn, ist ja, da steht nicht, dass ich nicht die richtige Antwort geben kann in der zweite, oder? Steht das drin? Steht nur, dass ich euch verwirren kann. Man hat ja gerade. Ich glaube, für solche Fragen ist die Anleitung nicht detailliert genug. Das sind nur so vier Zettel. Ja, das müssen, ist ja, das ist, glaube ich, dieses menschliche Sein, ne? Wir müssen mal den Herrn Ravensburger fragen, was er dazu sagt. Grabklopfen. Soll auch jemanden geben, der da Ravensburger heißt. Mal das, mein Telefon, ich rufe eben da an. Ja. Wann lebte der eigentlich? George Washington. 1700, die lecken. Ja, 1776 war der noch am Leben. Okay, war der erste Präsident. Ja, genau, der erste. Der erste Präsident. Der dritte war Thomas Jefferson oder der zweite war das? Keine Ahnung. Der dritte war Jefferson Davis oder so. Wieso kann ich das überhaupt? Mensch, ey. Demnächst kommt Kanye West als Präsident. Gucken, wer als nächstes kommt, ne? Trumpf nicht, hoffentlich. Hoffentlich kriegen die. Clinton ist in jedem Fall die bessere Wahl. Ja. Hoffen wir mal. Aber auch nicht unbedingt optimal. Die besser als Trumpf. Die ist in jedem Fall alternativlos, weil du hast keine Alternative. Ja. Trumpf. Aber hat es doch nicht... Also ich wäre dafür, wenn das gleich rauskommt, dass das nicht nachvollziehbar ist, dann kriegen wir trotzdem jeweils einen Punkt. Warum? Weil ich habe doch eine richtige Antwort gegeben. Ja, ist ja unfair. Ich mache mir die Mühe und mache mir die Mühe und denke mir irgendwelchen Bullshit aus und ich kriege auch noch Punkte dafür. Das ich habe mir keinen Bullshit ausgedacht. Doch. Nein. Ah, hier muss ich erstmal die ganze Biografie durchscrollen. Ey. So, die Biografie gibt doch einfach ein, hat die USA schon mal dreimal. Wir reichen das gleich nach der Sendung nach. Wir reichen das nach. Ja. Das ist so wichtig nicht, weil Daniel hat ja im Grunde genommen recht. Ist ja gar nicht so schlimm. Wie viele Karten spielen wir gerade? Zweite oder so? Zweite spielen wir gerade. Ja, Steffen ist noch. Außerdem habe ich noch eine. Okay. Da bin ich, genau. Kraken. A. Zeigen Angststände im tiefen Wasser. B. Haben einen hohen Heilungsfaktor. C. Gelten als intelligenteste Weichtiere. D. Legen wabenförmige Eier. A. Angstzustände. B. Heilungsfaktor. C. Intelligent. D. Legen wabenförmige Eier. Das ist ungefähr so viel davon passt eigentlich. So ein Kopffüßler. Kopffüßler ist ein Weichtier. Okay. C. Die richtige Antwort ist C. Ausgedacht habe ich mir den Heilungsfaktor. Vielleicht stimmt der auch, keine Ahnung. Doch, das ist das Problem, es stimmt auch. Auch das reichen wir nach der Sendung nach. Ja, muss alles so viel umschreiben. Heilungsfaktor, Konkurrenz die haben, nein, die haben nicht so schnell, aber die wollen, sollen sie angeblich gut heilen können. Oder so. Dann meinst du Seesterne, weil da war ich nämlich. Ich habe nämlich den Seestern als Inspiration genommen. Also das kann auch sein, dass ich die beiden, weil aber sie Seesterne, Inspiration. Ja, wenn du nämlich den Seestern in den Arm abpackst, hast du 2 Seesterne. Ja. Das ist tatsächlich so. Wie beim Wurm, wenn du in der Mitte teilst. Nein, das ist Bullshit. Die überleben kurze Zeit. Naja, das ist nur noch der letzte Muskel. Nur der Kopfteil. Ja, sag ich ja. Nur der Kopfteil überlebt. Ja, ich sag kurze Zeit. Aber du hast nicht zwei Würmer. Das, bei den Würmern ist das eine globale Legende tatsächlich. Mhm. Hier so. Bei Bio, Bio, Bio. Bio, Bio, Bio. Hier lernen sie noch was. Der nerdige Bio-Kurs. Genau. Hast du gleich mal einen Anspitzer vielleicht irgendwie? Ja, kann ich mal eben kurz gucken. Machen. Jetzt bin ich ganz alleine. Ja, so alleine auch nicht. Ich brauche ja noch alle. Verdammt. Allein, allein. Allein, allein. Ich bin allein. Aber sowas habe ich ja Gott sei Dank immer im Haus. Da habe ich auch noch einen Anspitzer. So ein schöner Anspitzer ist das auch noch. Von, ja. Mit so einem Eimerchen. Ja. Oh, ja, manche Fragen dabei sind einfach nur schlimm. Musste gerade lachen. Ja. Ach, so eine geile Frage. Ja, das ist... Also die Antwortmöglichkeiten, die vorgegeben waren, waren schon witzig. Das mit dem Präsidenten, das war echt... Das müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal recherchieren. Ja. Das bringen wir gleich am Ende der Sendung. Hm. Um herauszufinden, was da wirklich gerade los war, sowohl mit dem Kraken als auch mit George Washington, bleiben Sie dran! Ja. Nach dieser kurzen Werbeeinblendung. Ich bin sehr stolz, Ihnen die erste öffentliche Lesung des Bestseller-Autoren Simon Knöterich präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Keine Lust auf hohles Gequake? Unterhaltsame Hörgeschichten und Gedichte gibt's in der Geschichtenkapsel. Kostenlos unter geschichtenkapsel.de. Guck mal, da steht sogar Evolution Achmé. Evolution. Wie ist sie? Evolution Achmé. Es gibt eine französische Comiczeichner, der heißt HD. Ach so. Aber der hat hier Initialen HD, nennt sich aber selber HD, also A-C-H-D. Ja. Ja, das H heißt halt Asch. Das genau. Eigentlich ist es ja stumm, deswegen weiß ich eh nicht. Wird sich auch ein bisschen komisch anhören, so Aschhotel oder so. Aschhotel. So, haben wir alle unsere Antworten? Ja, wir haben sie noch alle. Okay. Nur 2% der Weltbevölkerung sprechen Deutsch. B. Überleben nach diagnostiziertem Hirntod. C. Sind blond. D. Leben in einem Land ohne Anschluss ans Meer. Korrektur, falsche Zeitform gerade. Überlebten nach einem diagnostizierten Hirntod. Was waren die anderen Sachen? A. Sprechen Deutsch. B. Das mit dem Hirntod. C. Sind blond. D. Leben in einem Land ohne Anschluss ans Meer. Okay. Ich gehe auf Risiko. Ich habe A. C. Sind blond. Was? 2% sind blond. Wer hat das bitte herausgefunden? Ja, sind blond. Ich bin die 2%! Was war einfach, was war ausgedacht? Ausgedacht hatte ich mir überlebten nach diagnostiziert mein Hirntod. Also. Blondie! Blondie! Ist der Hund von Hitler die Blondie oder so? Nein, Blondie war doch in The Good, the Bad and the Ugly in dem Western. Ach, ja. Blondie war auch der Kind. Stimmt, doch, ja. Die von Zwolle hieß doch Blondie. Ja. Ich glaube, der Hund hieß auch so. Ja. Blondie. Kaum zu glauben, aber wirklich wahr. Zwischen 1912 und 1948 gab es diese olympische Disziplin. Baumstämmeweitwurf, Kirschkernweitspucken, unter Wasser Luft anhalten oder Architektur. Wann war das nochmal? Zwischen 1912 und 1948, also... Bis zum Zweiten Weltkrieg hinein. Okay. Was waren, war klar, dass der das schon weiß. Was waren die nochmal? Baumstämme, Weitwurf, Kirschkern, Weitspucken, unter Wasser, Luft anhalten oder Architektur? Dach. Ja. Architektur. Architektur ist richtig. Warum? Steht doch nicht warum, da steht nur, dass es so ist. Das galt als hohe Kunst in Griechenland. Ja, keine Klassizismus Ahnung, glaub, vor allem. Das galt als hohe Kunst in Griechenland. Die meisten klassizistischen Gebäude sind in den Jahren entstanden. Okay. Oder, kennst du auch Hitlers Größen, wir waren im Zweiten Weltkrieg mit, das war alles klassizistischer Stil, überall. Ach so, mit seinem, was er mit Germania machen wollte. Ja, wenn die das Ding gebaut hätten, das hätte von der Decke geregnet, weil das kondensiert wäre, da hätten wirklich Wolken gestanden, so groß wäre das geworden. Das war absolut dieser Megalomane, dieser Typ, das war unfassbar. Ja, und Speer hat er mal mitgemacht. Ja, Speer und er. Ja. Genau. Speer und er, genau. Das ist der Film, glaube ich. Ja. Wofür muss man in Sansibar über 1500 Euro Strafe zahlen? A. Für das Bauen eines Schneemannes. B. Für das Falschparken eines Elefanten. C. Für das Einführen von Plastiktüten. D. Für das Zerstören eines Fußballs. Ich nehme mal das Unlogische, was mit dem Elefanten. B. C. C ist richtig für das Einfüllen von Plastiktüten. Mhm. B ist falsch und ausgedacht habe ich mir C, den Fußball. D, also nicht Fußball. D war der Fußball, genau. Was heißt Daniel bekommt? C bekommt Punkte. C bekommt Punkte. C bekommt Punkte. C bekommt Punkte, du bist C. Ich bin C. Schreib die Punkte auf. Hab ich gemacht. Ich bin C wie von der C. Ist ja in Ordnung. Ja. Schreib es nicht an. Ich schreibe doch. Er schreibt ja hier, ich bin nicht aggressiv. Ich sowieso nie. Du willst das machen? Ich mach gleich. Ich hau dir die Kartoffeln vom Hals, du Ratte. Ja. Oh, der Stift schreibt. Hä? Spitz. Ich kürze ein paar Wörter ab, wenn das okay ist. Ja, ja. Wenn du das wieder aussprechen kannst. Ist ja dein, wenn mir das hinterher anders klingt als das andere, ist es ja dein Nachteil. Ich hab gleich wieder einen Zettel voll. Was war das? Ist ja auch damit gemerkt, ja. Nachbarin, die wusste schon mal. Und nimm ich schon wieder das. Bitte, wieder los. Oh Mann. Hoffentlich hat man das in der Aufnahme auch gehört. Das scheint mir schlimmer als das Ausdenken. Echt? Wofür wurden die Computer erfunden? Ja, ne? Das muss es nochmal digital geben, das Spiel. Das wäre geil. Vor allem kann das noch besser abschotten wahrscheinlich. Ne? Ja, aber gut, das geht aber mit Abschotten geht eigentlich auch ganz gut. Man muss sich halt nur so ein bisschen an. Ja, weil man sich ja selber konzentriert, da kann man ja, noch anders hingucken. Genau. Derzeit stimmt schon, aber. Es spart Papier. Ich krieg ja eh nie Neues. Nein, morgen. Ihr verbraucht hier alle drei Zettel, ich habe einen einzigen dabei. Ja, und du hast so eine kleine Mädchenschrift hast. Ja, ja, du wurdest nicht gezwungen, mit rechts zu schreiben in deiner Kindheit. Aber das ist besser als Linkshänder. Ein Linkshänder, ja. Da fährt man ja nach 20 Jahren nochmal ein neues. Ja. So, das steht bei mir auch immer Glas, links und alles. Meine Gläser kann ich auch mit links halten, ist nicht so schlimm. Ich kann es inzwischen auch mit allen, mit beiden Händen. Nur ist das halt das Problem, wenn man es eigentlich gewusst mit links zu schreiben. Ich habe den Stift auch da unten in der linken Hand, aber wenn ich schreibe. Das ist dieses Umherziehen von links und Linkshänder ist eine unfassbare Unart. Das ist ja so ein Blödsinn. Ja, vor allem 2 Jahre später, als mein Bruder dann auf dieselbe Schule kam, hieß es, ja, ist verboten. Ja, ist doch schwachsinnig. 2 Jahre, da konnte ich nicht mehr rückgängig machen. Ja, kannst du auch nicht. War bei mir drin. Ich finde, das ist furchtbar. Wird Gott sei Dank auch nicht mehr gemacht. Nee. In Deutschland. Nee. Gott sei Dank nicht. Und wenn das irgendwie abartig ist, aber mit einer nachschreiben möchte. Ja. Sag mal, Sebastian. Ja, der schreibt Romane. Das sind alles diese Antworten, die sind mega lang, das geht gar nicht. So. Drittens. Also dritte Frage. Drittens, die dann irgendwie so antworten. Es gibt tatsächlich einen Menschen, der einen Weltrekord aufstellte, indem er 5 Stunden und 9 Minuten lang A. im Handstand stehend mit den Füßen den Linienplan der Londoner U-Bahn abzeichnete. B. einen Drachen steigen ließ, während er auf einem elektrischen Stuhl saß. C. rückwärts Rad fuhr und Geige spielte. D. einer 9-köpfigen Familie unter Wasser das Telefonbuch von Helsinki vorlas. Frag mich nicht, wer sich solche Sachen ausdenkt. Nein, ich hab C. C ist richtig. C ist richtig. Was war das noch? Rückwärts Rad fuhr und Geige spielte. Und welches hast du dir ausgedacht? Ausgedacht hatte ich mir das mit einem Drachen steigen lassen, während er auf einem elektrischen Stuhl saß. Das ist auch eine Leistung. Daniel. Gut, da ging es meins schon einleuchtend. Bon Daniel. Muttermilch kann nicht, nicht zu Hartkäse verarbeitet werden, sich durch sportliche Betätigung geschmacklich verändern, durch den Genuss von Spinat eine grünliche Färbung annehmen oder nach dem Genuss von Spargel nach Spargel schmecken. Nach Smacks. Ja. Sag mal bitte nochmal A und B. Oh, ernsthaft? Kannst du nichts merken, Junge? Nein, er ist Gymnasiastik. Ich muss nochmal abwägen nach Tonfall. Nicht zu Hartkäse verarbeitet werden, sich durch sportliche Betätigung geschmacklich verändern. Tonfall ist deswegen, weil ich mich an meiner eigenen Schrift manchmal verhake, deswegen. Ja, so. Ja. Ich habe C, Sebastian hat A. Es gut, und beides falsch. Richtig ist, sich durch sportliche Betätigung geschmacklich verändern. Shit. Ich habe das wieder ausgedacht. Ausgedacht habe ich mir das mit dem Spargel. Okay. Spargeltasern. Ja, ja. So, letzte Frage von dieser Karte für mich. Ein kleines Bundesland mit großen Geheimnissen. Was? Ein kleines Bundesland mit großen Geheimnissen. Bundesland. In Deutschland leben im Saarland A. die dicksten Menschen, B. Freilebende Kängurus, C. die meisten Fernsehkomiker oder D. die meisten Vegetarier. A. dicke Menschen, B. Kängurus, C, die meisten Fernsehkomiker. D, die meisten Vegetarier. Ich habe beide was ausgesucht. Ja. D, die meisten Vegetarier. Richtig ist Antwort A, die dicksten... Dicksten? Die dicksten Frauen. Entschuldigung, ich habe das falsch abgeschrieben. Aber die dicksten Frauen tatsächlich. Strafpunkt! Was hast du hier ausgedacht? Ausgedacht habe ich mir die meisten Fernsehkomiker. Achso, weil die meisten, ich weiß gar nicht, wo leben überhaupt die meisten? Die meisten Fernsehkomiker, ja. Vermutlich da, wo das Fernsehen ist, in Köln. Ja, und Berlin wahrscheinlich. Oder in Berlin, auch noch, Köln, ne? Oder Berlin, Hamburg vielleicht noch. Mhm. Da oben ist in Hamburg. Weiß Hamburg. Nicht. Ich habe gehört, Otto soll wohl hier in der Gegend sein, in Münster oder so. Ne? Der wohnt in Münster. Otto? Der wohnt in Münster. Ich weiß, wohnt er irgendwo an der Nordsee. In seinem Leuchtturm, aber ich habe von ihm gehört, dass der jetzt... Nee, nicht von mir, das hat auch das recherchieren deine Eltern erzählt. Auch das recherchieren wir gleich nach der Sendung. Das sind drei Fakten. Warte, ich muss mir eben Ottos Wohnort noch aufschreiben. Ja, was bei mir, meine Eltern so erzählen, da kann ich auch nicht mal verbauen. Ist ja auch Hörensagen. Damit haben wir das zweite durch, ne? Die zweite Karte, genau. Wir kriegen jetzt hier noch eine Karte, spielen wir nicht so. Also ich glaube, das war eindeutig, wer diesmal gewonnen hat, dank einem Fehler von euch, weil ihr auf den Präsidenten reingefallen seid. Jetzt nochmal den Punkt. Noch mal den Punkt zwei Punkte für Steffen, zwei Punkte für Sebi und 12 Punkte für mich. 12! Mal als erster eine Karte aus, weil ich sonst immer als letztes nehme. Nee. Ausnahmsweise mal. Wer mochte nochmal die blauen Karten nicht? Du. Gar nicht wahr. Nee. Ich mag alle Karten, egal ob blau, rot oder grün. Genau, ich auch. Ich finde das diskriminierend. Warum gibt es keine grünen Karten in diesem Spiel? Oder einarmige. Das ist grünophobisch. Ja. Einarmige Karten? Ja, ein Herz für Behinderte. Und ja, ich darf das sagen, ich bin selber behindert. Herz für Behinderte? Asthma ist eine Behinderung. Ja, dann bin ich auch behindert. Ja, so ein Herz für Behinderte. Stimmt, da bekommst du ja 30% für, ne? 40. Was? Ich habe 40. Aber ja, ich meine jetzt für Asthma an sich. Ja, an sich 30. Und was bekommt man, wenn man psychisch gestört ist? Psychopharmaka. Ja. Warum Medis? Ja, ich glaube... Also wird wohl einer von beantworten können. Wahrscheinlich nicht, ey. Ja, da kommt auch da, dass Steffen ein bisschen mehr Erfahrung in seinem Leben hat als du. Naja. Er hat ja auch. Ja, ich weiß, ich bin jung. Wir sind ja so mehr auf dem Buckel. Ja, ich weiß, ich bin ein kleiner Scheißer. Sei froh, mehr Erfahrung heißt auch mehr Leid. Ja. Ja. Was man da schon manchmal so durchgemacht hat, ist auch nicht immer das Schönste im Alter. Ja, Zwiebel schneiden. Der beschwert sich, weil er bei mir die Zwiebeln schneiden muss. Hat dann immer so eine Sonnenbrille auf oder demnächst eine Schwimmbrille, weil er ja dann immer so tränen muss. Und das funktioniert trotzdem nicht. Natürlich nicht. Dann mach ich das, dann, weißt du, das Lustige ist, dann mache ich das mit dieser Brille nur, weil ich habe nur diese Brille. Passiert nichts. Vielleicht ist es einfach, weil es einfach dein Gerüst im Arsch ist. Dann sagst du, dass der im Arsch war. Du hast auch Polypen im Kopf. Okay. Ganz anders. Die gehen jetzt weg. Hübschen Abruf in die Luft. Ja. Jetzt bin ich wieder, als ob er das anfangen muss. Also, in deutschen Romanen fällt Heiligabend A oft auf ein... Nee, Moment, halt, stopp. Sonst versteht ihr das falsch. Ja, das... Also nochmal. In deutschen Romanen A fällt Heiligabend oft auf ein Wochenende. B regnet es doppelt so häufig wie in Wirklichkeit. Ich wollte nur gucken, dass ich das rechtlich abgeschrieben habe. C. Geht es hauptsächlich um Kriminalfälle? D. Wohnen die Protagonisten selten in Mietwohnungen? In Romanen? In deutschen Romanen. Die Frage ist, in deutschen Romanen, Komma, und dann die ganzen... Ja, und das Nachhaltigabend war? Regnet es doppelt so häufig wie in Wirklichkeit. Und danach? Geht es hauptsächlich um Kriminalfälle? Sag nochmal C, bitte. Geht es hauptsächlich um Kriminalfälle? Achso. Ja, dann nehme ich B. Ich nehme C. Richtig war B, C habe ich mir ausgedacht. Da gibt es halt drei Punkte, für das rauskommen. Ja, und zwei. B, was war B jetzt nochmal? Regnet es doppelt so häufig wie in Wirklichkeit. Weißt du, Steffen? Bauchgefühl hat B gesagt. Kopfgefühl sagt, das kann nicht richtig sein, sagt C. Ich Bauchgefühl ist das, was ich immer unterdrücke, was aber das Richtige jedes Mal ist. Jedes Mal. Ich bin darauf gekommen, weil wenn meine Mama irgendwelche Bücher aus Deutschland liest, es sind immer Krimis. Ja, das ist das Problem. Habe ich auch so im Kopf. Ich glaube, dass Regen deswegen eingesetzt wird, um so eine Stimmung auch zu erzeugen. Mhm. Ja, deswegen, das fällt auch zusammen. Was war in dem Film Psycho erstmals auf der Leinwand zu sehen? Netzstrümpfe, eine Toilettenspülung, ein Duschvorhang oder Aspirintabletten? Ja, das B ist richtig, eine Toilettenspülung. Da gab es damals nämlich diesen Hays Code, der bestimmte Sachen in Filmen nicht erlaubt hat, und Hitchcock hat das ein bisschen noch ausgehebelt. Oder ich wusste dieser, ja, dass du das wusstest. Ja, dieser Hays Code. Ach ja, du kriegst zwei Punkte. Zwei Punkte. Hätte ich jetzt so vermutet, weil ich weiß jetzt nicht, zu welcher Zeit der Film kam. In den 50ern. Ich hätte jetzt getippt, Netzstrümpfe, dass das damals so ein bisschen verblüht war. Das kam aber erst in den 60ern mit Nylon. Der Film war so oder so sehr gewagt, weil die Schauspielerin, die Darstellerin fast nackt war. Mhm. Tipp übrigens, der Film Hitchcock mit Anthony Hopkins als Alfred Hitchcock. Großartiger Film, so ein bisschen so eine Bio, keine Biografie, sondern ist sehr fiktiv, aber ist ein sehr schöner Film, Hitchcock. Windmühlen. A. Drehen sich gegen den Wind. B. Können sich beim Sturm in die Luft erheben, Entschuldigung. C. Wurden erstmals in Nordafrika erwähnt. D. Werfen keinen Schatten, keinen Schlagschatten. Schlagschatten. A. Drehen sich gegen den Wind. B. Können sich erheben. C, in Nordafrika erwähnt, D, Schlagschatten. A. Dreht sich gegen den Wind. Beide haben recht. Ja, meine langen Antworten sind jetzt ein bisschen schwieriger. Okay, haben wir? Ja. Die Farbe von Hühnereiern. A, hängt von der Farbe der Ohrenscheiben des Huhns ab. B, hängt von der Haltungsart des Huhns ab. C, hängt überwiegend vom Futter ab. D, ändert sich beim Kochen im Wasser. A. Richtig ist A. Habt ihr bei der Sendung mit der Maus nicht aufgepasst? Ich finde die gar nicht mehr, so lang ist es her. Bei der Sendung mit der Maus wurde das nämlich untersucht. Da haben die sich die Hühner genau angeguckt und dann konnte man das eben sehen, dass die Farben, also grau oder braun oder weiß, exakt übereinstimmen mit den Ohren, Scheiben der Hühner. Ach so. Okay. Also liebe Kinder ist und nicht Erwachsene. Ist nicht wie bei Flamingos, die haben natürlich das Futter. Ja, Farbe. Ja. Ist halt, da gibt ja diesen Cartoon mit dem vegetarischen Flamingo, der grün ist. Ja. Ah, da habe ich mal wieder was Tolles aus den USA. In den USA leiden viele Pferde an Übergewicht, haben Autos mit Reserverad, weniger Reifenschäden, kostet Cola in Restaurants mindestens 30% weniger als das billigste alkoholische Getränk, dürfen Obdachlose nicht unter Brücken schlafen. Das dürfen sie wahrscheinlich sowieso nicht, aber ich sag C. Das war Arno. Leiden viele Pferde an Übergewicht. Ah, ist richtig. Das war Arno noch. Leiden viele Pferde an Übergewicht. Hier ist Mr. Fett. Wenn die da schon so viel fettiges Essen haben, dann... Tatsächlich ist das, dürfen Obdachlose nicht unter Brücken schlafen. Die haben damals noch irgendwas, haben die denn gegeben? Kaugummi oder sowas? Damit Erdnussbutter. Erdnussbutter, damit das Ausländer sprechen können. Damit er halt die ganze Zeit da den Mund bewegt. Okay. Aber das wäre ja auch was, ne? Wenn Cola, 30% weniger als das billigste alkoholische Getränk kosten würde. Das würde ja echt ein Einbruch werden bei uns. Aber ich dachte, Alkohol, das ist ja schon ein großer. Wobei, den Alkohol, den du da kriegen kannst, den kannst du ja auch nicht trinken. Das ist ja die Plörre, die es da gibt. Das ist fast nur gegorenes Wasser. Ja. Ach so. Also diese, gerade dieses Miller-Bier oder Budweiser, das ist so ekelhaft. Genauso das Duff-Bier. Ja, das habe ich schon gehört. Aber das schmeckt... Wir hatten dabei ist Duff-Bier noch nicht mal amerikanisch. Das ist irgendwo aus Holland oder wie? Osteuropa kommt das. Wir hatten uns das mal irgendwann geholt. Oder das dänische Duff. Duff-Bier. Ja, aber türkisch. Was Duff heißt, ist ein Energy-Drink. Also auch die Marke, dieses Simpson-Ding. Ja. Das ist ein Energy-Drink und Duff-Bier tatsächlich kommt aus Osteuropa oder so. Aber auch das reichen wir nach der Sendung nach. Ja, guck mal, da lernt man hier sogar noch was. Okay. Ist ja schrecklich. Duff-Bier. Das geht so nicht, das kostet extra. Die Sendung mit dem Nerd. Die Sendung mit dem Nerd, genau. Die Sendung mit den Nerds. So, ja. Meine Frage noch. Meine Frage lautet, Frauen können A, im Schnitt länger unter Wasser die Luft anhalten als Männer, B, lauter schnarchen als Männer, C, ihren Ellbogen um 6 Grad mehr überstrecken als Männer, D, höhere Frequenzen hören als Männer. Dann hat sich entschieden. Ja. Ja, Sebastian auch. Ich sag C. C, beide sagen C. C ist richtig. Ja, habe ich nämlich irgendwo mal gehört, dass sie das können. Ich konzentriere mich auf mein Herzen. Das ist ja wie in der Schule, ne? Ja. Was ist denn das hier wieder? Ja, die Decoder machen da eine schöne. Keine 3D-Brille, ne? Das ist nur so eine. Das ist eine 3-Brille. Ja. Keine D-Brille. Ja. Das sieht aber alles so merkwürdig rot aus. Hier. Das ist dann die rosa-rote Brille, oder was? Nee, tatsächlich wieder so orange-rot. Okay. Also hinten da, wenn die Sonne scheint, das wird orange-rot. Ich sehe rot. Also, okay. Wobei, gucken wir mal. Kazuka, come with me if you want to live. was verehrten die Anhänger der Sekte Sky Kingdom in Malaysia bis 2005? Okay. A. Einen Berg, bestehend aus Traubenkot. Traubenkot? Traubenkot? Tauben. 2 über 12 Meter hohe, sich umarmende Flöhe aus Bronze. C. Eine riesige Teekanne und einen Regenschirm. D. Einen Taubengott, der die Heilung der Lüfte verspricht. Gott, das ist dumm, oder? Ich muss das nehmen. Ich nehme C. D. Richtig war C, D habe ich mir ausgedacht. Was war C nochmal? Ich habe es nur genommen. Eine riesige Teekanne und ein Regenschirm. Das scheint ein Cargo-Kult zu sein dann. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, was das ist von da. Cargo, weiß nicht, was ein Teekanne und ein Regenschirm ist? Nein, ich weiß nicht, was ein Cargo-Kult ist. Ein Cargo-Kult ist, kommen die Amerikaner, bauen auf irgendeiner Insel strategisch passend ihren Flughafen drauf. Das heißt, die Leute auf dieser Insel, also Indogene, die noch nie irgendwie sowas gesehen haben, sehen plötzlich Flugzeuge und Menschen aus Amerika, Europa, keine Ahnung. Und dann ziehen die aber irgendwann ab. Und die haben halt die Erfahrung beispielsweise gemacht, wenn die Leute mit der Kelle fuchteln, also Fluglotsen. Dann kommt das Flugzeug und bringt denen Schokolade. Ah. Das heißt, das kann gut sein, dass die sich dann so eine Kelle basteln, irgendwie ein Stück Dschungel roden, ein Flugzeug aus Holz bauen und dann rumwackeln, weil die glauben, dann bringen denen die Götter Schokolade. Das sind Cargo-Kulte. Ist eigentlich ein total spannendes Thema. Ob das einer ist, kann man auch noch recherchieren. Naja. Kann man auch lassen. Wieso wir schon in der Gegend sind. Was passiert einem Polizisten in Thailand, der zu spät zum Dienst erscheint? Er muss für einen Tag selbst in den Hintergitter, er muss sich einen Bart wachsen lassen. Also wachsen jetzt im Sinne von wachsen, nicht? Ja, schon klar. Er muss einen Tag lang ein rosa Armband tragen oder er muss am folgenden Tag eine doppelte Schicht abarbeiten. Ich nehme A. Es ist zu logisch, aber ich nehme D. Also A gibt mir 3 Punkte und richtig ist C, er muss ein rosa Armband tragen. Okay. Ich habe mit dem Gedanken gespielt. Damit haben wir auch, ich habe aufgeholt, wir sind auf gleichen Punktzahl da. Jetzt komme ich. Scheiße. Eine Frage habe ich dann. Dann stell lieber eine Frage. Kaiserin Elisabeth von Österreich und Königin von Ungarn, auch bekannt als Sissi, richtig? Wusste keiner. Doch. A. Erfand ein Gulaschrezept. B. Züchtete Tiger. C. Trug ein Anker-Tattoo auf der Schulter. D. Litt unter chronischem Nasenbluten. A. Gulasch. B. Tiger. C. Ich habe die Filme nicht gesehen. Ich bin D, unter Nasenbluten. Bitte schön. Ich sag Nasenbluten. Nasenbluten, D. Ist falsch. Nasenbluten ist falsch. Richtig war die Tätowierung. Ernsthaft? Ja. Das hätte ich sogar gewusst. Ich nicht, weil ich Sissy an sich nicht kenne, außer vom Namen. Ja. Hätte eigentlich auch, weil sie ja Elisabeth hieß, eigentlich Lissy heißen müssen. Ja. Lissy und der wilde Kaiser. Ja. Das war ja der Bulli-Film. Lissy. Wir gehen kurz in eine Pause, recherchieren die Fakten nach, die wir recherchieren wollten, und melden uns dann nochmal zu einer Verabschiedung zurück. Ja. Bis gleich. So, wir haben recherchiert. Wir haben zwei Sachen haben wir definitiv rausgefunden. Ja. Stift da mal weg, da ist ja super. Du hattest recherchiert. Gib mich mal das Zettel. Du weißt auch noch voll, wie der Präsident hieß. Ja, ich weiß, wie der hieß, aber ich will nochmal die Daten haben. Den Präsidenten recherchiert, genau. So, gab es nämlich tatsächlich einen, der mehr als zwei Amtszeiten hatte, nämlich Franklin D. Roosevelt von 1933 bis 1945. Und er war viermal Präsident und das, weil das Gesetz, wodurch ein Präsident nur zweimal Präsident sein darf, erst 1951 eingeführt wurde. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, das wäre von vornherein so gewesen. Das heißt, meine Frage war eigentlich auch richtig. Also, also hätten wir doch Punkte abgegriffen. Eigentlich schon, ja, aber das nein. War vielleicht einfach nur Zufall. Und ich habe das recherchiert mit Otto Walkes Wohnort. Und da sagt uns die Wikipedia mit Stand 2013... dass er in Hamburg-Blankensee wohnt. Du hattest gerade noch gesagt, eventuell hätte er irgendwie eine Wohnung in Münster. An der Lambertikirche. Oh, Lambertikirche. Also. Kann sein, konnten wir jetzt nicht verifizieren, aber Hauptwohnort scheint in Hamburg-Blankensee zu sein. Zumindest im Jahre 2013 war das noch. Otto, wenn du das hörst, vielleicht sagst du mal Bescheid. Die Sache mit dem Kraken konnten wir nicht rausfinden, zumindest nicht so auf die Schnelle. Gut, dann würde ich sagen, danke für die schöne Runde von euch beiden. Ja, gut. Und wir hören uns irgendwann wieder. Ich glaube, im Juli wollen wir noch mal eine Runde Vampire spielen. Da seid ihr beiden dann nicht dabei. Mhm. Da spielen wir dann wieder mit Nils und mit Torben. Hoffentlich ist Max dann auch wieder da. Der hat einfach keine Lust. Er hat gesagt, nö, ich komme nicht, ihr könnt mich mal in den Arsch steigen. Stimmt natürlich nicht, aber egal. Hätte ich jetzt auch gesagt. Der hatte einfach keine Zeit. Was ich sehr schade finde übrigens. Max, bitte melde dich. Wir vermissen dich. Dein Steffen braucht dich. Ich hab ihn seit Batman wie Superman nicht mehr gesehen. Ja? Das war ja im März. Ja. So hast du schon eine Vermisstenmeldung rausgegeben? Das heißt auch zu Civil War nicht mehr. Civil War war ja nicht mit im Kino. Ich war ja mit anderen Leuten im Kino. Ja. Das führt zu weit. Nee, ich wollte es nur nochmal... Zu Civil War war ich nicht mit im Kino da. Da sind auch kurzfristig abgemeldet. Ach so. Ja. Ich vermisse dich so wie bei Max. Ja, der hat wohl viel zu tun, ne? Ja. Universität und so. Studeriert. Ja. Stuckadiert im dritten Silvester. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.